WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. So muss es sein. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, wenn ihr diskutieren wollt, wenn ihr plaudern wollt, wenn ihr streiten wollt, was auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Wir haben uns ja vorgestern schon über diese, wie ich finde, etwas seltsame Studio unterhalten aus Israel, nach der es offensichtlich einige Mütter auf der Welt gibt, die es sehr bereuen, Mutter geworden zu sein, die im Nachhinein sich strikt gegen Kinder entscheiden würden. Vielleicht können wir das heute nochmal aufgreifen. Ich würde gerne mit einer Mutter sprechen, die genau das sagt. Die sagt, ich habe eigentlich keine Lust, Mutter zu sein. Aber nun ist es, wie es ist. Aber ich würde, wenn ich nochmal neu anfangen würde, mich gegen ein Kind entscheiden. Aber wie gesagt, ihr könnt zu jedem Thema anrufen, 0800 220 5050. Und die erste Anruferin heute ist Verena. Verena ist 39. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Grüß dich. Verena. Um was geht's? Weswegen hast du angerufen? Ja, es geht also genau um das Thema. Das ist im Prinzip... Das ist ja super. Genau, dass ich eigentlich in meiner Mutterrolle nicht wirklich glücklich bin. Ach, genau. Du hast wie viele Kinder? 3. 3 Kinder, im Alter von? Die sind 9, 11 und 12 Jahre alt. Ja. Und du bist relativ in deinem, knapp hintereinander. Ja, und du bist in der Mutterrolle nicht glücklich. Was heißt das? Genau, ja. Also die sind ja nun schon ein paar Jährchen auf der Welt und mein Ex-Mann und ich, wir haben uns vor 7 Jahren schon getrennt. Das heißt, ich bin im Prinzip seit der Zeit alleinerziehend mit immer mal wieder einer Beziehung dazwischen. Im Moment also auch seit 1,5 Jahren. Aber auch das ist eine Fernbeziehung, sodass ich im Prinzip mit den Kindern an sich alleine bin. Diese Kinder sind dann von verschiedenen Vätern? Das auch, genau. Das auch. Ja, genau. Und selbst in der Zeit, wo wir noch zusammen waren, war es so, dass er geschäftlich immer unterwegs war, auch mal an den Wochenenden, also sehr eingespannt. Keine Oma hier um die Ecke. So dass ich wirklich mit den Kindern, ja, von morgens zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gearbeitet, alleine war. Mhm. Hattest du denn schon ein etwas unwohles Gefühl bei dem ersten Kind? Das erste Kind kam, ja, dazu kam es wirklich durch einen ganz klassischen Unfall. War so gar nicht geplant. War also ganz schnell klar, dass ich mit dem Vater nicht zusammenbleiben würde, sprach aber aufgrund meines Alters und der beruflichen Situation nichts dagegen, das Kind zu bekommen. Also infolgedessen war das jetzt nicht das klassische Wunschkind. War das zweite Kind denn ein Wunschkind? Auch nicht wirklich. Auch nicht wirklich. War das dritte Kind denn ein Wunschkind? Wollte ich gerade sagen, der Frage vorzubeugen, auch nicht. Aber wieso hast du denn nicht alles in die Wege geleitet, dass du nicht nochmal schwanger wurdest, nachdem du schon ein Kind hattest? Ja, weil das zweite war im Prinzip... ja, eben auch ein Unfall. Dumm kann man sagen, es irgendwie passiert, gerade abgeschildert sozusagen. Es ging also ganz, ganz schnell. Man hat gar nicht damit gerechnet. Und beim dritten Mal war es ein klassischer Tropi, also ein Kind trotz Pille, wo ich dann vom Glauben abgefallen bin und gedacht habe, also entweder soll es hier so sein. So, jetzt nochmal zurückzukommen auf die Begründung, warum du dich in der Mutterrolle nicht so wohlfühlst. Weil du alleine bist mit den Kindern und alles an dir hängt? Weil es genau von Anfang an im Prinzip an mir hing, weil weitere private, auch finanzielle Probleme dazu kamen, auf die ich mehr oder weniger allein gestellt war, durch die Beziehung, die danach folgte, als wir uns getrennt haben. Da waren also die Kinder eben noch relativ klein. Ja. Die Beziehung ging 3,5 Jahre, die war also relativ unglücklich. Also ich hatte viele Sorgen in der Zeit, unter anderem mit dieser klassischen Überforderungssituation, dass ich hier mit allem alleine war, Kinder sehr anstrengend und eben alle ganz klein hintereinander. Viele Mütter, die in unglücklichen Beziehungen dann irgendwie sind oder dass sich die Beziehungen nicht gut entwickelt haben, die sagen, okay, die Kerle sind weg, aber ich bin glücklich, dass ich meine Kinder habe und das ist meine Lebensgrundlage. Das sagst du nicht so. Ganz genau. Das Problem ist, glaube ich, bei mir oder die Sache bei mir ist, dass ich ein unglaublich freiheitsliebender Mensch bin und dass ich, seitdem ich die Kinder habe, im Prinzip nie das machen kann oder ganz selten das machen kann, wonach mir eigentlich ist. Nämlich nach Feierabend einfach mal zu sagen, so, ich fahre raus ins Grüne, wie auch immer. Ich mache am Feierabend dann mein Ding, ich fahre irgendwo hin. Nein, aber die Kinder sind da. Ja. Die Babysitter kann man sich dann natürlich auch nicht ständig leisten. Also Wochenenden, du bist Urlaube. Ja. Du bist im Moment ein anderes Leben. Ganz aktuell auch noch alleinerziehend. Oder gibt es wieder einen Partner? Es gibt einen Partner, der aber um die 500 Kilometer weit entfernt wohnt, den seit anderthalb Jahren. Mhm. Ja. Das und verkompliziert das Leben noch mehr. Absolut. So, wenn man das so sieht, oder wenn Frau das so sieht, gibt es nicht ab und zu latente oder sogar offene Aggressionen gegen die Kinder, weil sie dir eigentlich dein Leben kaputt machen, wie du es gerade beschrieben hast? Ja, was du alles weißt. Also es ist wirklich so, dass man ja unterschwellig immer irgendwo, oder oft, es gibt auch gute Tage, natürlich bin ich nicht ständig schlecht drauf, aber es gibt eben genug Tage, wo man einfach sagt, oh Mann, ihr versaut es mir wirklich. An sich wäre ich gerne mit meinem jetzigen Partner weit weg, jedenfalls in Süddeutschland oder noch weiter irgendwo am Gardasee, würden uns da gerne was aufbauen, was im Prinzip aufgrund der Trennungssituation und der Verantwortung auch dem Vater gegenüber einfach nicht möglich ist und auch den Kindern gegenüber. Man könnte sich dann im Prinzip nicht mehr sehen. Man würde die Kinder so sehr zerreißen in der Situation, kommt ihr mit oder bleibt ihr hier. Aber diesen Widerwillen, den du gegen diese Lebenssituation hast, und diese Lebenssituationen bedingen nun mal die Kinder. Das stimmt. Das kriegen die Kinder doch irgendwie mit, dass du nicht gerade die glücklichste Mutter bist. Ja, genau, das kriegen die sicherlich mit. Und ich habe ja auch schon Phasen gehabt, das vor Jahren, wo man dann eben depressiv war, wo man sich helfen lassen musste, wo man kaum Antrieb hatte. Das war sicherlich für die Kinder nicht leicht. Mittlerweile geht es mir gut, keine Frage. Aber ich. Warum hast du damals nicht, als das zweite Kind dann kam, ein Unfall, das wird ja dann auch noch wieder hochgeholt, warum hast du denn die Kinder nicht zumindest zur Adoption freigegeben? Und nein, das war überhaupt kein Thema. Also ich bin da ja auch noch mit meinem Ex-Mann zusammen gewesen, vermeintlich glücklich irgendwo. Es hat so eigentlich alles gestimmt. Ich war seine Beziehung nicht wirklich glücklich, aber ich sage mal, das Ganze drumherum. So das ganze äußere Gebilde hat eigentlich gestimmt. Hat ganz gut Geld verdient. Wir hatten im Prinzip alles, nichts auszustehen. Also alles das, was gut, lief eigentlich. Das war in der Zeit das war kein Thema, die Adoption. Ich hätte auch auf gar keinen Fall, da haben wir nie drüber gesprochen. Es war immer so, dass es ging. Aber mit mir irgendwie auf dem Zahnfleisch gehen, sage ich mal. Ich frage dich ganz, ganz, ganz klar und konkret, was empfindest du für deine Kinder? Ich liebe sie natürlich auf eine Art und Weise schon, das ist klar. Und ich stelle mir auch oft die Frage, ob ich sie vermissen würde, wenn ich weggehen würde. Einfach die Tasche packen und sagen zu meinem Ex, mach du es jetzt einfach mal die nächsten 10 Jahre, bis sie volljährig sind. Ich habe es jetzt fast alleine getragen. Gut, an den Wochenenden die mal ausgenommen, aber so diesen Alltags. Die Altersgeschichte habe ich, Schule, Hausaufgaben lernen und so weiter. Überall hinfahren, sind therapiebedürftig, die Kinder. Also sind sehr zeitaufwendig auch. Das bleibt alles an mir hängen. Du sagst, ich liebe sie schon auf eine Art, aber dann, aber dann kommt ein großes Aber mit all den Einschränkungen, die du gerade beschrieben hast. Wenn ich jetzt eine Schicksalsfee wäre und könnte die Zeit zurückdrehen und du könntest mit deinem Wissen von jetzt neu entscheiden, hieße das ganz klar, du würdest dich auf jeden Fall gegen Kinder entscheiden? Würde ich machen, ja. Das Problem ist einfach, dass man... Weißt du, Rita, einerseits verstehe ich dich, wenn ich mich in dich hineinversetze, das verstehe ich. Andererseits tun mir deine Kinder total leid, weil die keine wirklich liebende Mama haben. Und die Kinder kriegen das mit. Da kannst du dich noch so drehen und wenden, die kriegen das mit. Das ist deine tiefe Überzeugung und du hast es ja jetzt auch ehrlicherweise, was ich dir hoch anrechne, dass du das so offen sagst. Das ist ja ein absoluter Tabubruch. Wahrscheinlich würden dir jetzt Tausende von Menschen die Augen auskratzen, was du gerade gesagt hast. Ich kenne zwar auch hier und da mal eine Freundin, die ähnlich denkt. Man findet aber auch zuletzt zu dem Thema keine Literatur. Ich habe auch schon mal geguckt, ob man sich irgendwo schlau machen kann. Wie geht es anderen Müttern? Also eine Person habe ich gefunden, da ging es nur um eine Tochter, die hat sie mir verlassen, da war die so 16. Aber es ist in der Tat natürlich ein Tabu. Das Problem ist, man kann alles ausprobieren. Wenn ich der Meinung bin, ich fahre Motorrad und schaffe es hinterher nicht, dann gebe ich das Motorrad wieder ab. Wenn ich studiere und das Studium ist nicht meins, dann breche ich es wieder ab. Bei Kindern, und das Ding war, die kamen eben relativ schnell hintereinander, waren sie klein. Da kann man noch wirklich nicht abschätzen, was kommt. Was heißt das? Erziehung? Du trägst quasi 20 Jahre Verantwortung ab der Geburt. Absolut. Nach 20 Jahren bist du mehr oder weniger frei. Genau, du kannst es nicht. Es gibt kein Rent-A-Kid, du kannst es nicht ausprobieren. Und das ist ein Problem. Man kann ja niemanden zur Liebe zwingen. Man kann auch keine Liebe therapieren. Das glaube ich nicht dran. Das stimmt. Gab es denn nicht mal wirklich die Überlegung, wie du es gerade auch schon angedeutet hast, dass die Kinder bei, wie viele Väter sind es eigentlich? Drei Väter oder zwei Väter? Zwei Väter. Zwei. Dass die Kinder zu ihren Vätern gehen, dass die dort leben. Das haben wir auch aktuell schon mal besprochen, da wir wirklich ein gutes Verhältnis noch haben, mein Ex und ich. Er hat aber auch seit einigen Jahren eine Lebensgefährtin. Die beiden haben zusammen noch ein kleines Kind bekommen, das ist mittlerweile drei. Es würde nicht gehen. Also die sagt klipp und klar, seine Lebensgefährtin, das mache ich nicht, schaffe ich nicht, dann sind es vier, verstehe ich auch. Wissen die Väter, wie du tickst und was du empfindest und was du denkst? Also, jein. Also nicht in der Dramatik, sage ich mal. Also es wird von meinem Ex immer gerne relativiert, so nach dem Grunde mit Verena, du bist nicht die einzige Alleinerziehende. Du machst das doch super bislang alles. Es ist auch so, es läuft alles, aber mir geht es eben nicht sonderlich gut dabei. Und es ist eigentlich nicht das Leben, was ich führen möchte. Natürlich läuft das, ich bin sehr pflichtbewusst, verantwortungsvolle Mutter, aber das ist eben... Ich finde, also bei allem Verständnis, ich habe gerade gesagt, dass ich mich, wenn ich mich in dich hineinsetze, das schon verstehen kann. Aber ich finde, dass eben zum Leben auch dazu gehört, dass man die Dinge nimmt und akzeptiert, wie sie sind. Und stimmt, und da versuche ich dann zu arbeiten. Aber das ist eben nicht so leicht. Nein, weil du, glaube ich, so hört sich das zumindest an, wirklich komplett deine Ego-Tour fährst und das Egoistische in dir dem komplett freien Lauf lässt, indem du immer wieder und immer wieder davon träumst und dich nicht mit den Gegebenheiten deines Lebens und des Schicksals arrangierst und Frieden schließt. Du begehrst letztendlich gegen dein Schicksal auf. Und da verliert man immer. Und, wahrscheinlich, ja. Und ich finde es dramatisch, besonders dramatisch, weil da noch drei andere Menschen involviert sind. Wenn das jetzt um irgendeine andere Geschichte ging, wo kein anderer Mensch wäre, würde ich sagen, okay, das ist dein Bier. Aber du trägst da Verantwortung. Wenn man, das weiß ich, das ist mir auch vollkommen bewusst. Du trägst für das Glück dieser Kinder Verantwortung. Und ich finde schon, dass du, wie immer du das auch anstellst, über welchen Weg du da gehen magst, dass du einen Frieden, finde ich, schließen musst mit dem, was jetzt in deinem Leben passiert ist und das Beste dann draus machen musst. Da müsste ich im Prinzip auch meine jetzige Beziehung beenden, weil das nicht konform gehen würde. Vielleicht, ja. Wenn du immer daran denkst, was wäre wenn, zermürbt man. Das wissen wir alle. Wenn wir uns hineinsteigern in irgendeine Illusion, eine Fantasie, was wäre wenn, und das durchspielen und das vergleichen mit unserem realen Leben, ist man immer deprimiert. Diesen Weg darf man nicht gehen. Da schadest du dir ungeheuerlich und deinen Kindern eben auch. Das ist die Frage, man schwankt da so. Da habe ich immer das Gefühl, man wäre unglaublich glücklich, weil man hätte ein unglaublich tolles Leben zusammen mit dem Partner. Alleine das machen zu können, was man eigentlich möchte. Jetzt, also in der zweiten Hälfte des Lebens angekommen, sage ich mal. Ich bin jetzt 39, jetzt könnte ich noch mein Leben ändern. Mit 60 macht man das nicht mehr. Ja, aber vielleicht wäre das Leben gar nicht so toll, was du dir da ausmalst. Das mag sein. Das hat man sich auch schon ausgemalt. Na klar, vielleicht klappt es dann in der Beziehung gar nicht und dann steht man da. Genau, vielleicht gelingt dir auch, dass du die Sichtweise einfach veränderst, dass du auch schaust, was das für ein Glück ist, was dir da zurückgegeben wird durch deine Kinder. Ja. Das Problem ist, im Moment habe ich diese Sichtweise nicht, weil ich genau weiß, mit dem Partner, den ich im Moment meinen Partner habe, dass er diese Denkweise einfach nicht teilt. Und er ist im Prinzip kein Mensch für Kinder. Das ist auch der falsche Partner. Ich finde, du müsstest eigentlich einen Kerl finden, der Kinder liebt und der mit Kusshand in dein Leben eintritt. Ja. Und der sagt, komm. Aber warum habe ich dann denjenigen gefunden? Ich glaube manchmal, das ist. Im Prinzip habe ich so jemanden gesucht, weil der genau das Leben führt, was ich gerne führen würde. Ja, weil du genau auf deinem alten Tritt bist und immer wieder dasselbe machst. Das ist so wie eine Fliege, die immer gegen eine Scheibe fliegt. In der Hoffnung, endlich mal da durchzukommen. Aber die kommt nie da durch, die Fliege. Richtig. Also, es ist wahrscheinlich der falsche Partner. Du brauchst jemanden, der dich letztendlich rausholt aus diesem Hamsterrad des egoistischen Denkens und der mit dir um die Kurve geht und andere Dinge macht und vielleicht dadurch auch dich in ein Glück führen kann. Liebe Verena, ja. Ich danke dir trotzdem für die sehr offenen Worte. Respekt. Gerne. Also das traut sich wirklich kaum jemand zu sagen. Das ist so, so tabu zu sagen, ich will eigentlich meine Kinder nicht. Ich biete dir trotzdem auch noch sehr gerne ein Gespräch mit meiner Psychologin, mit der Claudia an. Ja, sehr gerne. Ja? Danke dir fürs Gespräch, Domian. Sehr gerne. Dann legst du bitte auf und die Claudia ruft dich gleich an. Das mache ich gerne. Danke. Alles Gute. Tschüss, Verena. Ja, danke dir auch. Tschüss. So, ihr Lieben, ich bin heute übrigens ungefähr eine Stunde früher in den WDR gekommen und habe mir hier mal alles angeguckt. Und dann habe ich auch noch hier in meinem Fach das Kännchen Öl gefunden, was ein sehr, sehr netter Zuschauer oder Zuhörer vor ein paar Wochen uns geschickt hat, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß. Ich habe hier mal alle Stühle geölt. Das geht ja nicht so weiter. Und jetzt ist dieser Stuhl, auf dem ich hier sitze, auch wunderbar und er quietscht auch nicht mehr. Möge es so bleiben. Ich lasse das Kännchen mal hier stehen, man weiß ja nie. So, und weiter geht's mit Thomas. Thomas ist 48. Guten Morgen, Thomas. Ja, dann bin ich es jetzt wohl. Dann bist du es jetzt wohl, genau. Ich bin Thomas, ja. Thomas, um was geht's? Ja, ich wollte eigentlich über das Thema German Wings Absturz und die Folge von manchen Politikern, dass Depressive ein Berufsverbot bekommen soll. Das ist das Thema. Ich wollte nur einen Satz zu der vorherigen Sprecherin sagen. Ja. Es geht so ein bisschen in das gleiche Thema über. Bei mir ist es eigentlich genau umgekehrt. Ich bin also jetzt fast 50 und bedauere, dass ich keine Kinder habe. Ah ja. Das ist eigentlich und ich denke, das hängt ein bisschen mit der Gesellschaft zusammen. Die Werte, sie sind sehr auf Leistungsorientiertheit, Berufskarriere und Spaßorientierung. Ja, Spaßorientierung. Selbstverwirklichungsorientierung. Ja, in einer Kinder können auch Selbstverwirklichung sein. Natürlich, das stimmt. Ja. Ja. Und wie gesagt, ich bin's sehr traurig und meine große Liebe hat jetzt 3 Kinder und Warum meine Ex. Warum bedauerst du es? Warum ich das bedauere? Ja, weil wenn man älter wird, oder ich merke ja, dass ich älter werde, auch man bekommt ja schon die ersten Altersbewehchen und kennst ja wahrscheinlich auch. Du bist natürlich, ja noch ein bisschen älter. Und man merkt, man lebt ja nie ewig. Ja. Man möchte ja irgendwie, dass das weitergeht. Ja. Natürlich, ich habe... Du meinst, man möchte Spuren hinterlassen? Ja, man möchte Spuren hinterlassen und vor allen Dingen, was mich natürlich, das war damals, als ich in dem Alter war... Warum möchte man eigentlich Spuren hinterlassen? Warum möchte man Spuren hinterlassen? Ich denke, das ist der Traum des Menschen vom ewigen Leben im Grunde genommen. Ah, du meinst, ein Kind gibt einem die Illusion, weiterzuleben, obwohl man stirbt. Ja, man stirbt ja eigentlich gar nicht. Weil irgendwas von einem selbst im Kind noch drin ist. Ja, ich habe da ein bisschen auch die buddhistische Auffassung, irgendwie alles hängt zusammen. Mhm. Aber ist das nicht auch etwas, was wir uns vormachen, eine Illusion, dass man weiterlebt, wenn man sich vermehrt? Ich sehe das nicht als Illusion. Okay. Ich wollte eigentlich gleich zu dem anderen Thema. Du hast ein ganz anderes Thema, genau. Entschuldige. Ich hatte eigentlich ein anderes Thema. Ja, ja, jetzt habe ich dich da in diese Irre geleitet. Es ist ein sehr interessantes philosophisches Thema. Ich halte das nicht für eine Illusion. Ich sehe den Sinn des Lebens eigentlich, also ich sag mal, irgendwo sind wir geschöpft worden. Das muss ja jetzt kein christlicher Schöpfer sein. Irgendwo, ja gut, der Buddhismus sagt, wir haben immer schon existiert, aber das kann man ja auch anders interpretieren. Also das Ewige ist vielleicht auch das, was irgendwann beginnt. Also wenn man jetzt vom Zen-Buddhismus ausgeht. Ich glaube, jetzt wird es zu kompliziert. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ich mache einen Vorschlag, Thomas. So gar nicht mit dir darüber philosophieren würde, kommen wir erstmal zu deinem Thema. Ja, genau. Also ich komme immer schnell vom Thema ab. So, also. Es ist, was mich sehr betroffen gemacht hat, in den Medien wurde diskutiert. Zum Beispiel habe ich hier, aber da gibt es viele Zeitschriftenartikel, die man auch im Internet nachlesen kann, von RP Online. Der Herrmann, der bayerische Innenminister, schreibt, also ich zitiere, Berufsverbot bei Depressionen denkbar. Ich zitiere mal ganz kurz, nach dem vermutlich vom Co-Piloten absichtlich herbeigeführten Absturz des German Wings Flugzeugs hält Bayerns Innenminister ein Berufsverbot für Menschen mit Depressionen denkbar. Und so weiter und so fort. Ich bin entsetzt. Dass überhaupt sowas angedacht wird. Ja, und zwar, ich bin entsetzt aus zweierlei Hinsicht. Ich bin auf der einen Seite, ich oute mich mal und ich finde es wichtig, also ich sag, wie es auf mich gewirkt hat. Ich bin auf der einen Seite betroffen, ne? Inwiefern? Ja, weil ich auch hin und wieder unter Depressionen leide. Ja. Und auf der anderen Seite bin ich Arzt. Mhm. Welche Fachrichtung? Ich will mich jetzt nicht zu sehr, dass man mich jetzt erkennen kann. Okay. Aber ich habe Anästhesie gemacht und Narkose und unter anderem. Mhm. Also gut. Ich weiß ja gar nicht, ob man das so ernst nehmen kann, was damals gesagt, im Eifer der Emotionen gesagt wurde. Das Thema ist ja jetzt schon wieder vom Tisch. Man liest ja gar nichts mehr darüber. Nee, richtig. Mich hat das gewundert, dass plötzlich das Thema wieder aufgekommen ist. Also ich lese ja Nachrichten immer im Internet, das ist immer etwas ausführlicher. Ich habe zufällig nur eine Zeile gelesen an einem Tag, wo ich nicht im Internet war, dass das eine Diskussion war, also bei NTV. Ich war am Flughafen und dann bei NTV so, der Dobrindt übrigens ist dagegen, also was der gesagt hat, finde ich wieder gut. Ne? Ja, weißt du, der Hermann ist ja nun auch wirklich gut für einen flotten und... für einen flotten Spruch und was für publikumswirksame Äußerungen. Pass insofern auf. Nehme ich das gar nicht so ernst. Pass auf, richtig, aber jetzt kommt es. Ich lese weiter. Der Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte, der enttäuscht der mich SPD. Jetzt doch. Mhm. Ja, er enttäuscht mich und ich sag dir gleich, ich lese es vor, was hier steht und sag dann gleich was als Mediziner dazu. Also bei bestimmten Formen, ich zitiere Karl Lauterbach, von Depression, also der ist natürlich differenzierter als der Hermann, das ist klar. Weil er selbst Mediziner auch ist. Das wusste ich jetzt gar nicht. Ja, der ist Professor, Medizinprofessor, ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Okay, dann enttäuscht es mich umso mehr. Bei bestimmten Formen der Depression, aber der ist bestimmt kein Psychiater. Nee, das glaube ich nicht. Nein, also nein, Psychiater ist er nicht. Nein. Welche Fachrichtung ist der? Weiß ich nicht genau, es war irgendeine besondere Fachrichtung. Ich habe es nicht genau in Erinnerung. Ja gut, okay, das gucke ich mal nach. Bei bestimmten Formen der Depression könnte ein Berufsverbot unter bestimmten Umständen notwendig sein. So, also erstmal dieser Satz. Jetzt frage ich dich Folgendes. Bei welchen Formen von Depression sollte das sein? Es ist ja Folgendes. Es gibt natürlich Episoden bei Depressionen, wo die Menschen suizidgefährdet sind. Mhm. Und da hat der Gesetzgeber alles schon Notwendige schon vorgesehen, dass man einen Suizidgefährdeten in die Psychiatrie, in die geschlossene einweisen kann mit richterlichem Beschluss und so weiter und so fort zum Selbstschutz und also da. Ich glaube auch, dass das juristisch überhaupt nicht zu lösen wäre. So etwas. Nein, es ist nicht zu lösen. Es ist reine Polemik. Ja, es ist. Und was ich ganz, also dass der Herr Lauterbach Mediziner ist, das enttäuscht mich jetzt wirklich, denn das ist unverantwortlich gegenüber den Menschen, die Depressionen haben, die das lesen. Mhm. Und jetzt sage ich, wie es auf mich gewirkt hat. Selbst, obwohl ich selbst vom Fach bin. Ich hatte es hat bei mir eine depressive Episode ausgelöst. Mhm. Also ich habe die jetzt wieder überwunden und ich sag mal ganz ehrlich, der Anruf bei dir gibt mir jetzt, und dass ich jetzt irgendwie ein bisschen offensiv nach vorne presche. Und das ist vielleicht eine Ermunterung für alle anderen, die depressiv sind. Leute, geht auf die Straße und sagt, ich bin depressiv. Mhm. Ja, solche Leute wie uns braucht es auch. Also unsere Sendung ist ja nun hoffentlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass Depressionserkrankte sehr oft zu Wort kommen können. Ja. Und das schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Das weiß ich, ja. Und dass es hier kein Tabu ist. Übrigens, wenn Herr Lauterbach oder Herr Hermann mit ihren Vorstellungen durchkämen, was ich niemals glaube, würde das auch unter Umständen ein Berufsverbot für Mediziner bedeuten. Ja, für Chirurgen zum Beispiel. Das wäre es jetzt. Dann müsste man mir theoretisch schon, na, Approbationsentzug würde jetzt vielleicht zu weit gehen, aber... denn es ist ja Folgendes, ich bin von Herrn Lauterbach sehr enttäuscht, denn er müsste als Mediziner, auch wenn er nicht Psychiater ist, müsste er eins wissen, dass das, was dieser Mann gemacht hat, das hat nichts mit Depressionen zu tun. Dass der in der Krankengeschichte mal eine depressive Episode hatte, das ist nichts anderes, als wenn er mal eine Hämorrhoide gehabt hätte. So, jetzt bin ich aber sehr, sehr gespannt und sehr interessiert an deiner Einschätzung und eben auch fachkundigen Einschätzung. Was war mit diesem Piloten los? Ja, meine Einschätzung ist, dass das keine depressive Episode war. Überhaupt nicht. Sondern? Das war ein richtiges Attentat. Ein Attentat, ein Verbrechen. Das war ein Verbrechen. Das nicht entschuldbar ist mit einer Krankheit. Das ist der 11. September. Der Mann hat einen Hass gehabt und das ist auch, er hat es ja auch mal einer Freundin offenbart, dass er gesagt hat, berühmt werden wollte. Ich möchte, ja, genau. Mhm. Das ist wie Mohammed Atta. Und die neuesten. Der hat einen Hass gehabt, der wollte die Lufthansa-Straßen, die werden sich alle noch wundern. Ich werde da was ganz Großes machen. Und die neuesten Daten beweisen ja auch, dass er nochmal richtig Gas gegeben hat und das Flugzeug ein bisschen tiefer gesenkt hat, damit es komplett auf den Fall. Also, das heißt, keine Entschuldbarkeit aufgrund einer. Und ich bin enttäuscht von unserem Bundespräsidenten. Weil? Weil er diese Diskussion unbewusst, bestimmt nicht absichtlich, eingeleitet hat, indem er, ich habe jetzt den Wortlaut nicht mehr, er hat zwei Sachen gesagt. Das eine ist, das kann man vielleicht noch entschuldigen, dass, okay, die Angehörigen von dem Co-Piloten sind auch noch da, aber dass er für Verständnis für den Co-Piloten geworben hat. Hat er das so gesagt? Ja, ich kann jetzt nicht, also ich sage jedem Zuhörer jetzt, er soll nochmal genau googeln, wie der Wortlaut ist. Ich möchte mich da jetzt nicht festlegen. Ich vermute in dem Sinne, dass er die Tat durch die Krankheit erklärt. Und das ist der Fehler, weil nämlich damit alle Depressiven in die gleiche Kategorie gebracht werden. Ich sehe das genauso wie du, Thomas. Ich sehe es genau wie du. Ja. Es gab einen Punkt bei der Berichterstattung, wo ich dachte, jetzt ist Schluss mit Entschuldigung durch Krankheit. Ja. Das ist ein Verbrecher. Ganz genau. Der hat 150 Menschen, oder wie viele es denn letztendlich waren, bewusst und gezielt in den Tod gerissen. Und hat seinen eigenen in Kauf genommen. Der stand nicht im Vordergrund. Mhm, Und ich sage jetzt nochmal, das sage ich als Mediziner, und das müsste Herr Lauterbach mit Sicherheit wissen, auch wenn er kein Psychiater ist, das weiß jeder Mediziner. Ein Depressiver, der hat ein solches Schuldgefühl, was er nicht haben braucht, das weißt du selber. Mhm. Ja? Mhm. Die haben so eine Ablehnung, die fühlen sich für Abschaum das ist das erste Stadium. Mhm. Das, häufig kommen dann die Suizidgedanken, die führen meistens dazu, dass die Menschen sozusagen einen Hemmschuh bekommen und zu gar nichts in der Lage sind. Sie können sich dann meistens, Gott sei Dank, nicht umbringen. Also ich halte fest, erweiterter Suizid ist für dich kein Begriff, den du hier anwenden würdest. Ein richtig Depressiver ist nicht in der Lage, in einer depressiven Episode überhaupt ein Flugzeug zu fliegen. Deswegen erübrigt sich ein Berufsverbot. Wenn man in der Depression ist, kommt man aus dem Bett nicht raus. Okay, gut. Ich sag's nochmal, falls gerade jemand zugeschaltet hat, das ist Thomas. Thomas ist selbst Arzt und hat dazu jetzt eine Meinung geäußert, ein Statement geäußert. Thomas, ich danke dir sehr für den Anruf. Ja, ich danke dir für das Ohr. Wir hatten jetzt eine Weile gar nicht darüber gesprochen, auch durch unsere Osterpause nicht. Aber übrigens finde ich das auch ganz, ganz erschreckend. Vor Ostern war das ein Megathema im Fernsehen, im Radio. Man konnte gar nicht, wohin man schaltete, wurde darüber gesprochen. Jetzt ist es komplett weg. Ja. Das finde ich wirklich, aber so geht es immer bei großen Ereignissen. Das ist einmal dann ein Hype und dann ist es weg und man hat die Menschen wieder vergessen und die Angehörigen sind plötzlich gar nicht mehr präsent und das ist sehr traurig, finde ich. Ich sehe eine Parallele zum 11. September. Ja, natürlich, ja. Vor dem 11. September gehörte der Islam zu Deutschland, das war keine Frage. Da brauchte man nicht drüber reden. Ja. Nach dem 11. September sagt es jemand und naja, die Geschichte kennt es ja. Thomas, danke für deinen Anruf. Alles Gute. Klar. Tschüss. Gut, tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Und hier ist Flo. Flo ist 24. Guten Morgen, Flo. Guten Morgen, Domian. Ja, Flo. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Und zwar geht es bei mir um das Thema, ich habe seit meiner Geburt ein Handicap, also sprich eine Lernschwäche und eine Tetraspastik. Und das fällt mir sehr schwer, momentan damit umzugehen. Ja, Flo, lass mich kurz unterbrechen. Tetraspastik, erklär uns das mal, was das genau ist. Also eine Tetraspastik ist folgendes. Tetra, alle vier Gliedmaßen, also die beiden Hände und die beiden Füße. Mhm. Und das äußert sich in der Feinmotorik. Also meine Bewegungsabläufe sind dahingehend etwas eingeschränkt. Und das sieht halt bei mir anders aus, wenn ich laufe. Das heißt aber, du kannst laufen? Richtig, ich kann laufen, ich kann eigentlich alles, es sieht halt nur anders aus. Ja, ich glaube, da können wir uns alle etwas drunter vorstellen, weil wir irgendwann im Leben schon mal jemanden gesehen haben, der unter diesem Handicap leidet. Ja. So, und eine Lernschwäche, sagst du? Richtig, die ist darauf begründet. Also dadurch kommt auch mein Handicap, dass ich bei meiner Geburt 3 Minuten keinen Dauerschock bekommen habe. Mhm. Also ich war quasi tot und wurde wiederbelebt. Und in dieser Zeit sind halt die Hirnzellen abgestorben, die die Funktion des Merkens übernehmen, sage ich jetzt einfach mal so. Ah, das heißt, du kannst ja nicht so gut Sachen, die du gelernt hast, kannst du nicht so gut behalten. Richtig, also ich brauche halt länger, um mir Sachen zu merken. Wenn jetzt normale Leute Bruchrechnen in 3 Wochen in der Schule durchnehmen, brauche ich dafür 6 Wochen. Aber wenn du dann 6 Wochen gelernt hast, hast du es denn dann auch im Kopf? Ja, dann habe ich es auch im Kopf. Also dann kann ich es auch abrufen, nur halt, ich brauche länger dafür. Okay, aber Gott sei Dank hast du es dann im Kopf. Das heißt, es ist alles mühsamer, aber du kannst es erreichen, richtig, wenn du es willst. Du bist jetzt 24 Jahre alt. Gehst du einem Beruf nach oder studierst du oder was machst du? Nee, also ich habe erst meinen Hauptschulabschluss mühsam gemacht, eben wegen meinem Handicap. Mhm. Dann wollte ich eine Ausbildung machen. Dieses war aber nicht möglich, weil ich handwerklich gar nicht in der Lage war, hat das Arbeitsamt gesagt, eben wegen meiner Spastikleider und die ganzen Berufe, die ich die ich auch kognitiv ausführen könnte, also für die ich jetzt nicht irgendwie meine Hände, meine Füße bräuchte, dafür bin ich zu lernschwach, also dafür... Ich weigere mich so ein bisschen, deswegen sah ich dich schon an der Uni, deswegen fragte ich das gerade. Ich habe so ein bisschen eine Hemmung, dich lernschwach zu nennen. Du bist vielleicht lernlangsam, aber nicht lernschwach. Du bist ja nicht doof oder dumm. Bei dir dauert es halt nur ein bisschen länger. Du kannst alles, was ein normal intelligenter Mensch erreichen kann, könntest du auch erreichen, nur ein bisschen länger. So habe ich es verstanden. Richtig, so ist es ja auch. Aber es ist halt auf den Schulen auch so, dass die Lehrer sie einfach nicht die Zeit nehmen. Mhm. Also die pumpen da ihren Stoff durch und der Einzelne geht in der Masse unter. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber das ist ja so. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Warst du denn auf einer normalen Hauptschule? Nein, ich war erst auf einer Schule für Leute mit Körperbehinderung, also Schwerpunkt geistige und motorische Entwicklungsstörung mit und dann habe ich mich, also dann hatte ich meinen Lehrbehindertenabschluss, also LB-Abschluss. Und dann war mir das aber nicht genug und ich wollte es mir selbst beweisen und habe den Hauptschulabschluss nur den nach Klasse 9 nachgemacht. Ich verstehe. Und aber was du gerade erklärt hast, heißt das, dass du im Moment arbeitslos bist? Ja, im Moment bin ich arbeitslos, aber nur noch bis nächsten Monat, also bis 1.5. Und dann fange ich in Köln einen neuen Job an. Nämlich? Als was? Als was nicht. Ich gehe in eine Werkstatt für Menschen mit Handicap, weil ich halt Angst habe, leider Gottes, wieder sowas mitzumachen, wieder so eine Tortur durchleben zu müssen mit Mobbing und alles. Und ich habe mich jetzt entschlossen, ja in einem geschützten Rahmen zu arbeiten. Ach so. Wo hast du denn das Mobbing im Speziellen erlebt? Also ich habe das Mobbing im Speziellen dadurch erlebt. Ich war halt Stationshelfer, also sprich, ich gehörte ja zu keiner Abteilung, wie ich schon sagte. Ich habe immer Wasserkisten gestellt oder die Rollifahrer, die älteren Herrschaften von A nach B geschoben zu den Therapien, dies, das. Und ja, durch die Schwestern, also die haben mir dann immer irgendwelche Aufgaben gegeben, die nicht machen wollten. Mhm. Die saßen im Schwesternzimmer und ich durfte dann die Aufgaben machen, die nicht wollten und die eigentlich hätten machen müssen. Noch eine Frage, Flo, das habe ich gerade nicht verstanden. Du hast es vielleicht gesagt, aber ich habe es nicht verstanden. Diese Station, war das in einem Krankenhaus? Nein, das war in einer Reha-Fachklinik. Eine Reha-Fachklinik. Also wo die Leute nach einer Operation hinkommen. Wie? Und da haben das Personal, das medizinische Personal hat dich nicht akzeptiert? Ja, was heißt akzeptiert, will ich gar nicht mehr sagen, aber die haben mich halt gemobbt. Also die haben mir das Leben da schwer gemacht, weil ich halt nirgendwo zugehöre. Ich hatte kaum Pausen. Weil in meiner Mittagspause, die ich eigentlich hatte, haben die dann gesagt, ja, du kannst hier schon mal Wasserkisten einsammeln, damit das nachher schneller geht. Ja, und ich habe natürlich alles gemacht, weil ich halt froh war, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Und dann ging das nur weiter. Ich kann mir das gut vorstellen, die haben dich gar nicht richtig ernst genommen und dich rumkommandiert, kann man das so sagen? Richtig, die haben mich von A nach B geschickt und dann ich so, ich habe Pause, Leute, nee, mach das aber und das erst. Mhm. Ja, und dann haben die mich. Ja. Die sind nicht auf dich eingegangen, dass du in einer etwas anderen Art behandelt werden musst. Was ich eigentlich sehr schlimm finde für medizinisches Personal, die müssten eigentlich vom Gefühl her schon anders an dich hätten. Ja, veranlagt sein, ja, ja. Mhm. So, jetzt gehst du in den geschützten Raum, um da zunächst zu arbeiten. Das ist richtig. Du hast ja angerufen, um mir ein bisschen davon zu erzählen, wie schwer das Leben ist für jemanden, der so eine Art von Behinderung hat wie du. Ja. Bezieht sich das ausschließlich so auf den beruflichen, schulischen Bereich oder auch auf andere Bereiche? Das ist eigentlich in allen anderen Bereichen genau dasselbe. Ob es in Sachen Beziehung ist, ob es in Sachen Schule ist, ob es in Sachen Freundschaft ist, dass der Faden zieht sich eigentlich durchs ganze Leben. Hattest du schon mal eine Beziehung? Ja, ich hatte schon 4 Beziehungen. Wo hast du die Mädels kennengelernt? Also eine habe ich im Internet kennengelernt, die hatte kein Handicap. Mhm. Und die anderen drei habe ich halt auf meiner Schule kennengelernt. Und die hatten aber ein Handicap? Ja, ja, die hatten ein Handicap. Ist das für dich egal, ob eine Frau ein Handicap hat oder nicht? Ja klar, ist es egal. Es ist mir auch egal, wie sie aussieht. Also klar, die sollte schon gepflegt sein oder so. Aber ich achte da nicht drauf, weil es kann dich halt keiner malen. Mir geht es nur darum, dass die versteht, was ich habe und dass man dich unterhalten kann. Also wieso hast du denn dann, auch wenn du dann Mädels hattest, die auch irgendeine Form von Behinderung hatten, wieso haben die dich dann auch schlecht behandelt? Erzähl mal. Na, also die haben mich insofern schlecht behandelt, will ich nicht sagen, aber das war halt immer enttäuschend. Also es hat nie irgendwie gepasst und dies und das und dann bin ich halt in so einer Depression auch versunken, weil. Die haben sich nicht lustig gemacht über dich. Nein, das nicht, ich wurde immer auf andere Art und Weise enttäuscht. Zum Beispiel die letzte, das war eigentlich so meine große Liebe, von der wollte ich verdammt lange schon was. Auch in der Schule und dann hat sie in der Schulzeit nicht gefunkt und dann hat danach aber gefunkt, dadurch, dass das aber eine Schule war, wo alle von verschiedenen Stadtteilen kamen, also nicht, weil solche Behindertenschulen gibt es ja nicht in jeder Stadt, in jeder kleinen Stadt, war es eine Fernbeziehung, ja, und danach, jetzt ist sie halt bi oder lesbisch, weiß ich nicht, und jetzt ist sie schon in der zweiten Beziehung nach mir mit einer Frau. Aber Flo, da muss ich jetzt mal was sagen. Also die Sache da mit der Schule und mit der Arbeit, das nehme ich sehr ernst, was du sagst. Und ich glaube, dass man dir da Unrecht getan hat und du bist einfach an die falschen Leute gestoßen. Hier mit den Frauen, glaube ich, hat das gar nicht unbedingt mit deiner Bindung was zu tun. Du hast einfach auch Pech gehabt, so wie wir alle auch immer wieder mal Pech im Leben in Sachen Liebe haben. Ich glaube, das darfst du nicht auf dein Handicap beziehen. Wenn du das alles auf dein Handicap beziehst, wirst du ja ganz tief traurig und depressiv. Das darf nicht sein. Das ist es ja, weil ich immer nie weiß, ob das jedem passiert oder ob ich das jetzt speziell. Ich sag dir, diese Liebesgeschichten passieren 98% der Menschen. Es gibt ganz wenige Glückspilze, die so durchs Leben rauschen, wo alles wunderbar läuft. Aber die meisten Menschen haben da auch ihre schlimmen Erfahrungen gemacht. Manche auch mehrfach hintereinander. Also da stehst du in guter Gesellschaft mit fast allen Menschen. Naja, nur wie gesagt, dann sehe ich das als Komplettpaket, da Pech, und dann fangen diese Selbstzweifel an. Ja, weißt du, wie ich meine? Verstehe. Weil dann bricht das ja. Aber da müssen wir irgendwas machen. Denn wenn du das alles so negativ auffasst und verarbeitest, tust du deinem Herzen und deiner Seele, deiner Psyche nicht gut. Das zieht dich alles zu sehr runter. Du musst ja, eigentlich musst du ja offensiv sein und dem Leben zugewandt. Ich finde es erstmal gut, dass dir die neue Arbeitsstelle in diesem geschützten Raum, wie du es sagst, in Köln annimmst. Das ist, glaube ich, schon mal ein guter Schritt in eine gute Richtung. Was die andere Sache anbelangt, rate ich dir dringend, dass du irgendwas psychologisches, psychotherapeutisches machen solltest. Ja, ja, ich hatte ja auch schon hier in Soest einen Psychologen und der muss ich mir in Köln, habe ich mich auch schon auf Wartelisten setzen lassen. Ja. Aber das kann dauern, also habe ich schon vorher gemacht, sofort. Das kann dauern. Richtig, weil die sind alle überfüllt, merkst du ja selbst bei deiner Sendung, die ist ja auch immer gut voll. Und Ja, dann muss ich halt warten, dass ich da dran komme, ja, sage ich ja. Aber weißt du, wo du nicht warten musst, das ist eine ganz bevorzugte Situation. Hier kriegst du gleich sofort ein Gespräch mit einer Top-Psychologin, die bei mir im Hintergrund arbeitet, nämlich der Claudia. Jetzt gleich im Anschluss an unser Gespräch. Und das rate ich dir auch dringend. Mach das bitte. Dann kann die Claudia dir schon mal so ein bisschen noch Tipps geben, welche Art von Therapie für dich gut ist, auf was du achten solltest und so weiter. Sollen wir es so machen, Flo? Du legst bitte auf, die Claudia ruft dich an. Ich drücke dir die Daumen für den neuen Job und vor allen Dingen drücke ich dir die Daumen, dass irgendwann ein nettes Mädel wieder in dein Leben fliegt und es dann mit der Liebe ein bisschen bergauf geht. Okay, so. Danke erstmal für deine Zeit. Du machst das super. Ich finde das echt toll, dass es so Menschen gibt, die sich die Nacht um die Ohren schlagen und sich dann noch die Probleme von anderen anhören. Und ich finde es total schade, dass du aufhörst. Ja, wie gesagt, es ist ja noch eine Weile hin. Lieber Flo, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay, tschüss. Danke nochmal. Ciao, tschüss. 1:40 Uhr, Andreas, 50 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Andreas, um was geht's bei dir? Ich wollte nochmal zum Thema von gestern sprechen, ich kann nicht in den Spiegel schauen. Ja. Bei mir ist aber nicht so, ich kann nicht in den Spiegel schauen, sondern ich konnte es nicht. Ja, was war passiert? Und zwar 11 Jahre. Passiert war, es war durch ein Suizid. Durch einen Selbsttötungsversuch. Ja, der Selbsttötungsversuch war, ich habe mich selbst angezündet. Vor 11 Jahren? Ja. Also nein, ich konnte 11 Jahre nicht in den Spiegel schauen. Ja. Und das Ganze ist jetzt, wird jetzt praktisch am 12. Mai, waren es 18 Jahre. Ach so, okay. Ja. Gehen wir mal ganz nach hinten. Wieso hast du dich angezündet? Probleme in der Familie, Arbeit, Schulden. Und Probleme mit Kindern. Das heißt, du in der Familie, da gab es Kinder und Frau? Ja, ich hatte eine Frau kennengelernt, die hatte schon eine ganze Menge Kinder, also eher gesagt 4, und hat dann noch ein leibliches mit der Frau gekriegt. Das heißt, da waren 5 Kinder, als du das gemacht hast? Ja. Also rundherum Probleme, Familie? Ja. Beruf? Geld. Und hab den Fehler gemacht, den ich momentan nicht mehr mache. Ich habe mit niemandem über meine Probleme oder was mich bedrückt gesprochen. Sag mal, Andreas, wie hast du das denn damals gemacht? Das sagt sich so leicht, ich habe mich selbst angezündet. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe vorher schon probiert mit Tabletten und das ist aber immer fehlgeschlagen. Und an dem Tag haben wir auch gegrillt. Jetzt kann ich momentan offen darüber reden. Ich habe auch 5-6 Jahre gebraucht, um überhaupt darüber reden zu können. Mhm. Und gegrillt und irgendwie kam noch Streit auf und ich kann es selber nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß es jetzt mehr oder weniger durch meine Psychologin. Die hatte mich dann in Hypnose gesetzt, weil ich das genau wissen wollte. Und die hat auch gesagt, das hilft dir dann, wenn du genau weißt, wie es abgelaufen ist, hilft dir das dann weiter. Also wie ist es abgelaufen? Ihr habt gegrillt, es gab Streit und dann? Es gab Streit und der Grill hat noch nicht gebrannt. Und ich habe wahrscheinlich auch, so wie ich das wahrgegeben habe in der Hypnose, einen Grillanzünder über den Kopf gekippt. Und auch muss auch noch einen Grill angemacht haben und habe einen Grill angebrannt. Aber dadurch, dass ich mit dem Grillanzünder daneben stand, stand ich auch gleich in Flammen. Das heißt, das hast du vor den anderen Leuten gemacht? Nein, ich war ganz alleine. Achso, da waren keine Leute um dich herum, die mitgrillen wollten. Ich stand nur in dem Haus. Ob es jemand anderes gesehen hat, weiß ich nicht. Das heißt, in der Hypnose ist dir das erst so klar geworden. Das wirkliche Gedächtnis hat ausgeschaltet. Du kannst dich da gar nicht mehr dran erinnern. Nein, ich weiß nur noch im Unterbewusstsein, so habe ich es dann im brandverletzten Zentrum Leipzig, wurde ich dann dorthin transportiert. Ich bin dann hoch, weil es mir heiß war. Ich hatte so einen, sag ich mal, modernen Jogginganzug an, wo das, wenn es heiß wird, alles gleich schmilzt. Also wenn man Grillanzünder sich über den Kopf gießt und das anzündet und du hast so einen Anzug an. Ich bin praktisch von oben nach unten gelaufen. Und ich habe dann, weil es heiß war, mir die ganzen Sachen vom Leib gerissen. Mhm. Und das hat im Prinzip mein Leben gerettet. Wie hoch waren die Verbrennungen, die du erlitten hast? 41% Körperoberfläche. 41%? Ja. Ich weiß ab 47, 5 und 48% ist keine Heilung mehr möglich. Hat man dich nach diesem Unglück erstmal in ein künstliches Koma gelegt? Ja, soweit wie ich weiß, von Eltern und von Ärzten lag ich 18 Tage im Koma. Als du dann aufgewacht bist aus diesem Koma mit dieser verbrannten Haut am ganzen Körper, was sind deine Ersten? Das habe ich nicht gesehen. Wo waren denn die Verbrennungen? Also die schwersten Verbrennungen habe ich am Unterschenkel, am linken und an der linken Hand. Ach, nicht am Kopf? Doch, am Kopf auch, weil ich mir die Joggingjacke praktisch über den Kopf gezogen habe. Ich habe am Kopf oben an der Stirn habe ich eine kleine Stelle und auf der, ich sag mal, auf dem Oberkopf, da wachsen keine Haare mehr, das ist aber auch alles meine eigene Haut. Ich habe, also meine Eltern haben damals durch eine Patientenverfügung veranlasst, so wurde das vom Arzt vorgeschlagen. Es gibt zwei Methoden, einmal, dass man eine künstliche Haut drauf bekommt und einmal die eigene Haut. Von den Stellen, die nicht verbrannt sind. Die Situation ist dann langwieriger, aber man hat das Problem nicht, man muss dann nicht nochmal operieren. Also das ist dann, habe ich es richtig verstanden, eigene Haut gewesen? Ich habe alles eigene Haut. Alles eigene Haut. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man doch so erhebliche Verbrennungen hat und dann aus dem Koma aufwacht? Wie fühlt man sich? Wie stark ist das Schmerzniveau? Schmerzen gar nicht. Gar nicht? Nein, ich habe auch bei der Verbrennung keine Schmerzen gehabt. Ja gut, da standst du vielleicht unter Schock in dem Moment, aber wenn man in einem Krankenhaus liegt... Das klingt phänomenal, also man hat keine Schmerzen. Die ersten Schmerzen merkt man erst. Ich habe sie selber gemerkt, ich war bis zum Bewusstsein so lange, bis ich im Rettungshubschrauber drin war. Das weiß ich noch. Wie lange hast du denn im Krankenhaus gelegen? Insgesamt, die Behandlung hat insgesamt gedauert 3,5 Jahre. 3,5 Jahre? Mit Reha, nach Operation, alles drum und dran. Aber ich glaube, die Schmerzen hast du dann dicke abgekriegt danach. Ja, sag ich mal. Ja, natürlich, wenn das Nachoperationen sind bei solch schweren Verbrennungen, das kann man sich ja gut vorstellen. Also es finden ja alle unter Vollnarkose statt. Ja, natürlich, aber hinterher, wie wenn man aufwacht. Vollnarkose sag ich mal auch nicht. Das ist im Prinzip die sogenannte Wundwäsche wird ja dann nur in sogenannter Trance findet das statt. Weil du hast innerhalb, soweit wie ich weiß, innerhalb von 14 Tagen habe ich, glaube ich, 6, 9 OPs gehabt, 6 oder 9 OPs. Ja, dann können wir uns alle schon vorstellen, was da mit dir los war. Und der Arzt hat mir gesagt, auf Dauer kannst du dich nicht in eine sogenannte Vollnarkose reingeben. Also, um dich zu schützen. Praktisch. Auf Dauer geht das nicht. Da kriegst du nur noch einen Vollrausch, du siehst das alles, aber nimmst dich zwar. So, jetzt ich habe dann praktisch meine die Hautwäsche habe ich dann alles mitgekriegt. Hast du dich ja zu dem Thema gestern gemeldet, ich kann mich nicht im Spiegel mehr sehen. Und du sagst, du konntest das 11 Jahre nicht. Warum konntest du dich im Spiegel nicht sehen? Weil wenn ich mich angeguckt habe, habe ich im Prinzip zwar meine transplantierte Haut gesehen, aber die sieht ja nicht aus wie normale Haut. Wie sieht die aus? Das ist, ich sage mal, als wie wenn man in ein Netz eingebunden ist, wie so kleine Pixel sind das. So, dann hat man hellere Stellen, dunklere Stellen. Ja. Es gibt auch Stellen, da kann ich mich noch so in die Sonne legen, die bleiben hell. Dann gibt es Stellen, da kommt definitiv auch keine Körperbehaarung wieder durch. Das heißt, du wolltest dich einfach so nicht sehen, weil du das abstoßend fandst und hässlich fandst. Hässlich nicht, aber ich habe dann immer gesagt, weil ich dann auch wieder für mich psychisch und körperlich hergestellt war. Ich habe mir gesagt, was hast du überhaupt für eine Scheiße gebaut, und habe dann auch mitgekriegt, dass es ja Hilfe gibt. Man muss bloß zu den Leuten hingehen. Heißt das, du konntest dich im Spiegel auch deshalb nicht sehen, weil du dich auch geschämt hast vor dir selbst? Also im übertragenen Sinne für das, was du getan hast? Im gewissen Maße ja. Aber mehr eigentlich für das, was ich getan habe. Für das, was du getan hast? Ja, weil ich ja dann danach erfahren habe, ich hätte ja bloß zu den Leuten gehen müssen. Ich hätte mir einen Psychologen suchen müssen oder jemanden, mit dem man sich mal ausspricht. Ja, in dem Sinne meinte ich das auch. Wie ging das denn danach dann weiter? Bist du wieder in diese Familie zurückgegangen? Nein, in der Scheidung. Also ich bin danach wieder zu meinen Eltern zurück und habe dann bei meinen Eltern mehr oder weniger gewohnt, habe dann wieder eine eigene Wohnung, bin dann am Anfang erst mal in ein betreutes Wohnen. Hab mir eine Psychologin gesucht, wo ich auch sehr lange gebraucht habe, um erstmal eine richtige Psychologin zu finden, zu der man Vertrauen aufbaut und so weiter. So, und mir hat eigentlich damals nicht das Einzelgespräch geholfen. Sondern die Gruppe. Sondern eine Gruppentherapie. Und ich muss dazu sagen, gerade wie deine Sendung, man hört andere Probleme. Man sagt immer, ja, man ist selber betroffen, aber Es gibt Leute, die sind noch schlimmer dran. Und selbst diese Erkenntnis hat dir in deiner Situation geholfen damals? Ja, ja, extrem geholfen. Mhm. Extrem geholfen. So, ich habe dann auch wieder körperlich, man hat mir damals das Angebot gemacht, in Rente zu gehen, aber mir hat auch mein Arzt gesagt, wenn Sie weiter so kämpfen und weiter so aufbauen, haben Sie auch irgendwann mal die Möglichkeit, wieder arbeiten zu gehen. Was machst du beruflich heute? Ich bin momentan wieder arbeitslos, aber ich habe fast 6 Jahre jetzt von da, wo ich aus der Reha raus bin, dort heute wohnen, habe ich fast gearbeitet. Als Fahrer, dann war so ein und so weiter und so fort. Andreas, als du damals in der Brandspezialklinik aufgewacht bist, ja, warst du froh, dass du lebst? Kann ich eigentlich nicht äußern, weil die Eltern und die Psychologin, die dann in der Klinik war, die haben fast 4 Wochen gebraucht, um erstmal mich wieder zum Lebensmut zu bringen. Also ich wollte nicht. Ah, du warst ziemlich niedergeschlagen. Und Ich hab zwar gewusst, wer ich bin und wo ich herkomme und wann ich geboren bin und wer zu mir gehört. Das ist schon erstmal viel wert. Was denkst du heute über das, was damals geschehen ist? Ich muss dazu sagen, ich habe da 2 Standpunkte. Erstmal bin ich entschüttert über das, was ich gemacht habe. Mhm. Deshalb konnte ich mich auch nicht im Spiegel angucken. Mhm. Ich muss aber auch wieder dazu sagen, wie Leute, die manchmal sagen, der hat Suizid gemacht oder sonst was, die sehen gar nicht die Probleme im Hintergrund. Mhm. Ich kann deshalb nie einen Menschen verurteilen, der Suizid macht. Man muss die Hintergründe wissen. Mhm. Weil so, das Einzige, was ich verurteile, wo davor, Sprecher vorhin erzählt hat hier von Sherman Wings, das ist für mich kein Selbstmord gewesen, das war ein absolutes, so wie er sagt, ein Attentat. Bist du für dich jetzt so im Klaren, dass du niemals mehr einen Selbsttötungsversuch machen wirst? Ja, weil ich momentan, ich bin jetzt wieder in so einer Phase drin, Depressionen und so weiter, durch nicht Arbeit und Probleme mit der Tochter und so weiter. So in Anfang der Depression. So, ja. Ich habe mir jetzt schon wieder einen neuen Psychologen gesucht, weil meine Psychologin ist außer Dienst gegangen in Rente. Ja. Aber ich glaube, wenn man sowas Schlimmes durchstanden hat und auch so viel Erkenntnis gewonnen hat, die hast du ja gewonnen. Man sucht sich Hilfe. Genau, du ziehst Konsequenzen aus, man sucht sich Hilfe und ich glaube, das wird da nicht wieder passieren, wenn es auch nochmal eine schwere Zeit gibt. Ja, ich muss aber auch wieder dazu sagen, was vielleicht der Sendung das betrifft, es hören bei dir sehr viele Menschen zu, vielleicht auch Leute, die Brandverletzungen haben. Mhm. So, irgendwo. Es ist sehr, sehr schwer, mit Leuten, die auch Brandverletzungen haben, in Kontakt zu kommen. Mhm. Ich habe als einziges habe ich ein Internetforum gefunden, eins. Ja. Möchtest du in Kontakt kommen mit Menschen, die Brandverletzungen haben? Wäre mir lieb. Gut, dann kann ich das ja sehr gerne mal hier weitergeben an mein Publikum. Wer Ähnliches erlebt hat und gerne Kontakt haben möchte zu Andreas, dann mailt uns auch bitte und wir schicken die Mails und machen den Kontakt dann mit Andreas. Genau, ja. Weil es gibt ja unterschiedliche Brandverletzungen. Ich hatte auch einen bei mir, der war in der Wellenbomb, bei dem war der Gasofen explodiert. Ja, es gibt ganz, ganz unterschiedliche. Andreas, es gibt ja unterschiedliche. Bitte fass es nicht als Unhöflichkeit auf, dass ich jetzt beende, weil wir schon ziemlich lange sprechen miteinander. Ist alles in Ordnung. Ja, also, ich freue mich, dass du angerufen hast. Ich freue mich, dass du... Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin und noch zum Thema sprechen konnte und du hast eine super Sendung. So, und ich verspreche dir, alle, die uns melden, die mit dir Kontakt haben möchten bezüglich Brandverletzungen, den Kontakt stellen wir her. Und ich biete dir jetzt auch noch an, da es dir nicht so ganz gut geht, auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin. Okay? Das habe ich schon gemacht. Ist nicht nötig? Nein, ist nicht nötig. Sehr gut. Alles Gute, Andreas. Also wir melden uns alles dann bei dir. Ich bedanke mich. Tschüss. Gut. Ciao. Tschüss. 1.53 Uhr. Hier ist Jessica. Jessica ist 25. Guten Morgen, Jessica. Hallo, Domian. Jessica, was geht's bei dir? Und zwar habe ich mich aufgeregt über die erste Anruferin, die mal 3 Kinder in die Welt setzen kann. Wenn man von vornherein eigentlich keine möchte. Ja, bist du selbst Mutter? Ja, ich habe meinen Sohn mit 16 bekommen. Ah ja. Der ist 9. Eine ganz junge Mutter, wahrscheinlich auch kein Wunschkind damals. Nee, das nicht, aber ich liebe ihn über alles. Ja. Aber ich habe gewusst, ich möchte keine weiteren Kinder und habe mich dann auch mit 20 sterilisieren lassen. Ah, das ist konsequent. Das finde ich gut. Ja. Also wenn man da eine klare Haltung hat, sollte man, finde ich auch, sollte man das machen. Genau, weil die Kinder tun mir leid. Wenn ich dann höre, wo sie gesagt hat, ja, ich, wo du die Frage gestellt hast, liebst du deine Kinder? Und dann das lange Zögern, verstehe ich nicht. Hast du denn so ansatzweise, wenn man sich in sie hineinversetzt, sie verstehen können, dass sie so ihr eigenes Leben leben will, dass sie frei sein will, in Urlaub fahren? Doch schon, aber das überlegt man sich doch vorher und setzt dann noch 3 Kinder in die Welt. Was glaubst du denn, was eine Frau machen soll, so wie jetzt Verena vorhin, in die erste Anruferin? Nun sind die Kinder mal da, aber diese anderen Emotionen und Sehnsüchte sind auch noch da nach dem freien Leben. Wie soll man das in Einklang bringen? Was glaubst du? Ja, dann sollte man sich Hilfe suchen. Es gibt ja... Weil das Wichtigste ist... Jugendamt hilft ja jedem. Ja, weil das Wichtigste ist, dass die Kinder ein gutes Leben haben und dass man gut miteinander umgeht. Da, aber ich denke, die Kinder merken das ja auch, wenn... Ja, hat sie auch sogar, hat die Verena ja auch gesagt, dass die Kinder das schon irgendwie so merken. Ja. Für dich unvorstellbar, so ein Gedanke. Kennst du denn Freundinnen vielleicht in deinem Umfeld, die auch in die Richtung so tendieren? Nee, eigentlich nicht. Also dein Rat jetzt an Verena ist, dass sie sich professionelle Hilfe holen soll? Ja. In irgendeiner Weise sich damit zu arrangieren, mit ihrem Leben und ihrem Schicksal. Genau. Ja. Sehr gut, Jessica. Dann danke ich dir für deine Stellungnahme zu der ersten Anruferin. Ja. Und wünsche dir und deinem Kleinen alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist der Klaus und der Klaus ist 68. Guten Morgen, Klaus. Ja, guten Morgen. Hallo, Domian. Nicht mehr so viel Zeit, aber wir versuchen es. Ja, ich weiß, und zwar geht es um Armenien. Um was? Um Armenien. Armenien, ja, Armenien. Das war ein großes Thema heute. Ja, es ist nämlich folgender Fall passiert. Herr Gauck, unser Bundespräsident, hat ja gesagt, es ist ein Völkermord. Das hat der Bundespräsident gesagt, das hat das Europäische Parlament gesagt, der Papst hat es gesagt, ja. Finde ich ganz toll. Nur die Türkei... Die Regierung, die leugnet das bis heute noch. Die leugnen das bis heute, ja. Und das finde ich toll. Dass Herr Gauck das gesagt hat? Das finde ich toll, dass Herr Gauck das gesagt hat. Finde ich auch sehr gut. Aber was wird jetzt kommen? Jetzt müssen wir damit rechnen, dass jetzt morgen oder wann der deutsche Botschafter aus der Türkei zurückgerufen wird. Ich finde, das muss ich auch sagen, ungeheuerlich, dass die türkische Regierung dieses nicht so eingesteht. Soweit man das weiß, ist das wohl der erste gezielte Mord an einem Volk überhaupt in der neueren Geschichte. Genau. Und es ist unglaubliches Leid entstanden. Und man darf sich das ja gar nicht vor Augen halten, dass selbst dass Hitler diesen Völkermord als Vorlage und Vorbild genommen hat für das, was er später dann getan hat. Genau. Das mit ihnen, ich weiß, was du meinst. Man kann es ja aussprechen. Ne? Und ich finde das gut. Wir waren damals ja mit ihnen verbündet. Ja. Das war ja der Erste Weltkrieg. Das Kaiserreich war mit dem Osmanischen Reich verbündet. Waren ja Verbündete. Und deswegen haben wir uns da ja so ein bisschen rausgehalten. Das ging ja darum, um diese Geschehnisse damals. Aber ich meine, jetzt nach 100 Jahren kann doch die Türkei oder Erdogan und wie sie da alle heißen, sich hinstellen und sagen, ja, wir sehen das ein. Man schätzt ja... Völkermord. Ja, man schätzt ja, dass es 1,5 Millionen Menschen waren, die ermordet worden sind. Auf teilweise erschreckende Art und Weise. Man hat Hunderttausende oder Tausende in die syrische Wüste getrieben, damit sie dort verhungern und verdursten. Andere hat man auf Schiffe verfrachtet und die Schiffe dann versenkt. Und noch wieder andere sind gezielt hingerichtet worden. Es war grausam. Es gab ja Dokus darüber vor 5 Jahren. Heute wurde es auch nochmal wiederholt, also es war grausam. Also ich habe auch Respekt vor unserem Bundespräsidenten, der immer wieder seinen Mund, finde ich, mutig aufmacht und dass er das in diesem Fall jetzt auch gemacht hat. Er soll es machen und ich finde das auch ganz toll und ich bin ja gespannt. Heute ist ja im Bundestag, geht es ja auch um diese Sache, was die da sagen. Wir verfolgen das weiter, Klaus. Ja, ich finde das ganz toll und deine Meinung fand ich auch toll. Und wie gesagt, deine Sendung ist auch immer ganz toll. Wenn ich es kann, mache ich es. und ich finde dich toll. Mach weiter so. Das ist ja freundlich von dir. Vielen Dank, Klaus. Und grüß Köln. Ich habe da ein paar Jahre gelebt. Das mache ich sehr gerne. Mache ich gleich, wenn ich rausfahre. Alles Gute und grüß den Ebertplatz. Das mache ich. Tschüss, Klaus. Alles Liebe. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Nami Strack. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr euch anmelden. Da sind die Leitungen geschaltet und ich hoffe, dass ihr pünktlich um 1 dann hier sind. Gute Nacht, schlaf gut.